Aber durch das Seminar jetzt habe ich auf jeden Fall vor, mit Bild und Ton zu arbeiten und nicht unbedingt nur mit Video, sondern halt dieses Spielen mit Bildern, also auch qualitativ hochwertigen Fotografien vielleicht und die mit so Clips, wie Claudia gesagt hat, Clips zu unterlegen und Bilder zu nehmen beispielsweise und dazu gleichzeitig seine Emotionen beispielsweise auf einen Tonträger zu sprechen und das Ganze dann auf dem Computer oder so zusammenzufügen. Dass, wenn man dieses Bild sieht, dass man die Emotionen hört, die derjenige, der dieses Bild aufgenommen hat, in dem Moment empfunden hat.